Im Nahen Osten dominierte heute einmal mehr die Gewalt. Der Selbstmordanschlag traf den Campus der Hebräischen Universität von Jerusalem. Die Opfer sind Studenten und Dozenten, also eine Gruppe von Menschen, von denen man sich gemeinhin Hoffnung auf eine bessere, weil aufgeklärtere Welt verspricht. Der Anschlag löste internationale Empörung aus. Aus Tel Aviv meldet sich Hans-Joachim Wiese. Die Hebräische Universität Jerusalem galt bis heute als einer der wenigen verbliebenen Orte, an denen Juden und Araber noch friedlich miteinander leben und lernen. Der heutige Terroranschlag hat auch dem wohl ein Ende bereitet. Zwar liegt die Universität im arabischen Ostteil Jerusalems, sie unterstand jedoch schon vor dem Sechstagekrieg als Exklave auf jordanischem Gebiet israelischer Souveränität. Hier studieren jüdische und arabische Israelis noch gemeinsam, neben vielen Studenten aus dem Ausland. Wie zum Beispiel Alistair Goldreen, der aus Liverpool stammt und dem Anschlag als Augenzeuge nur knapp entging. Ich kam gerade um die Ecke auf dem Weg zum Mittagessen und genau in diesem Moment gab es eine riesige Explosion. Der Boden hat gebebt, Glas und Trümmer flogen aus dem Café. Einige von uns rannten hinein, um so gut wie möglich zu helfen. In diesem Café herrschte absolutes, unbeschreibliches Chaos. Unter den Opfern befinden sich vermutlich auch israelische Araber und Ausländer. Die nach Frank Sinatra benannte Cafeteria war um die Mittagszeit gut besucht, zumal gerade Prüfungen abgehalten wurden. Nach der Explosion bot sich ein Bild der Verwüstung und des Grauens. Tische und Stühle lagen wild durcheinander, überall Glasscherben und das Blut der Verletzten und Toten. Zunächst gingen die israelischen Sicherheitskräfte von einem Selbstmordanschlag aus, doch mittlerweile scheint es so, als sei es einem Attentäter trotz aller Sicherheitsvorkehrungen gelungen, einen Sprengsatz auf dem Universitätsgelände zu deponieren und zu zünden. Die Regierung in Jerusalem machte wie üblich die palästinensische Autonomiebehörde für den Anschlag verantwortlich, die ihn ebenfalls schon routinemäßig scharf verurteilte. Dan Ashbel vom israelischen Außenministerium. Israel kämpft gegen den Terror. Israel ist nicht an Terror interessiert und Israel duldet keinen Terror. Wir haben kein Interesse, Unschuldige zu Schaden zu bringen. Und wir verurteilen es, wenn es geschieht. Aber die andere Seite macht genau das Gegenteil, indem dass sie so mehr wie möglich unschuldige Leute tötet. Und das ist der große Unterschied. Noch am Nachmittag ist das israelische Sicherheitskabinett zusammengetreten, um über mögliche Gegenmaßnahmen zu beraten. Seit dem israelischen Bombenangriff auf den Hamas-Führer Salah Shihadeh am Montag vergangener Woche haben die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern wieder deutlich zugenommen. Bei dem Angriff waren außer Shihadeh zahlreiche unbeteiligte Zivilisten umgekommen, die meisten von ihnen Kinder. Daraufhin hatten mehrere militante Palästinenserorganisationen blutige Rache geschworen. Ein Sprecher der radikal-islamischen Hamas, Abdelaziz Rantisi, hat die Verantwortung für den heutigen Anschlag übernommen und ihn als Rache für Salah Shihadeh bezeichnet. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass wir unsere Bevölkerung, unsere Kinder verteidigen müssen. Wir werden unsere Bemühungen aufrechterhalten, die Israelis zu einem Rückzug zu drängen. Wir haben es oft genug in der Vergangenheit gesagt. Genug ist genug bei der Besatzung und bei israelischem Terror. In Israel herrscht seit Tagen erhöhte Alarmbereitschaft. Erst gestern hatte sich ein 17-jähriger Palästinenser im Zentrum Jerusalems vor einem Schnellimbiss in die Luft gesprengt. Der Anschlag forderte 7 Verletzte. Zuvor hatten palästinensische Heckenschützen 2 jüdische Siedler im Westjordanland aus dem Hinterhalt erschossen. Am Morgen hatte ein militanter Palästinenser ein Ehepaar in der jüdischen Siedlung Itamar bei Nablus mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Mann wurde anschließend von israelischen Soldaten erschossen. Hans-Joachim Wiese aus Tel Aviv. Und die Meldungen um den Rücktritt von Gregor Gysi als Wirtschaftssenator scheinen sich zu bestätigen. Wir recherchieren und versuchen, sie zu informieren. Doch zunächst zu einem anderen Thema aus Berlin. Was dürfen Politiker und was dürfen sie nicht? Diese Frage wurde durch die umstrittenen Finanzleistungen des PR-Beraters Hunzinger an Ex-Minister Scharping bzw. an den grünen Politiker Özdemir vor Wochenfrist auf die politische Agenda gehoben. Unterdessen hat die Debatte weitere Kreise gezogen. Immer mehr Spitzenpolitiker geraten unter den Verdacht, nun dienstlich erworbene Bonusmeilen für Flüge privat genutzt zu haben. Den Zwischenstand von heute schildert Dirk Müller. Franz Müntefering meint den Hintergrund genau zu kennen. Das ist alles reiner Wahlkampf. Die Bild-Zeitung unterstützt unverhohlen Edmund Stoiber, ist der SPD-Generalsekretär überzeugt. Seine Begründung, das Boulevardblatt präsentiert die Namen möglicher Bonusflieger nur tröpfchenweise. Das begünstigt den Kanzlerkandidaten der Union. So fordert Müntefering die Medien und die Fluggesellschaften auf, alle Erkenntnisse müssen nun auf den Tisch. Die Bundesregierung sieht hingegen keinen Handlungsbedarf, bei den eigenen Kabinettsmitgliedern nachzuforschen. Lediglich die Aufforderung an Jürgen Trittin und Ludger Vollmer, die Vorwürfe aus der Bild-Zeitung aufzuklären. Regierungssprecher Uwe Carsten Heyer. Ich habe genauso dieselben Einlassungen gelesen wie Sie auch. Und von daher gehe ich davon aus, dass der Umweltminister weiß, wie er dem Vorgang zu begegnen hat. Mit Einlassungen ist der Bericht in der Bild-Zeitung gemeint, wonach Jürgen Trittin während seiner Amtszeit als Umweltminister 3 Privatflüge für sich aus dem dienstlich erworbenen Freiflugkonto genutzt hat, darunter 2 Urlaubsreisen mit seiner Lebensgefährtin. Am Nachmittag dann tritt der Minister vor die Journalisten, bestreitet die Anschuldigungen. Ich zahle meine Privatflüge aus meinen privaten Einkünften. Seit meiner Ernennung zum Bundesminister habe ich 5 Privatflüge mit privat erflogenen Bonusmeilen verrechnet. Ich besitze seit Anfang der 90er Jahre ein Lufthansa-Meilenkonto. Sie wissen, diese Konten können nur als Personenkonten geführt werden. Auf ihnen werden sowohl dienstlich als auch privat erflogene Meilen gutgeschrieben. Zudem berichtet die Bild-Zeitung von einem 410 Euro teuren Aktenkoffer, den Trittin ebenfalls über das Bonuskonto abgerechnet haben soll. Wir mussten einen neuen anschaffen und anstatt dafür Geld auszugeben, habe ich gesagt, nehmen wir mein Meilenkonto. Ich war der Meinung, einen klugen und gerade der Haushaltssparsamkeit verpflichteten Vorschlag an dieser Stelle gemacht zu haben. Alles also rechtens, sagt Trittin. Darüber hinaus auch noch Geld gespart. Wer könnte dagegen etwas haben, fragt er in die Runde. Die nächsten Vorwürfe treffen den grünen Staatsminister Ludger Vollmer. Er buchte laut Bild-Zeitung 20 Flüge für seine Ehefrau und einen für seinen Sohn über sein Lufthansa-Konto. Vollmer begründet dies mit der früheren Tätigkeit seiner Ehefrau als Schirmherrin von sozialen Organisationen, sodass folglich zahlreiche Flüge von Köln-Bonn nach Berlin angefallen sind. Ebenfalls ins Visier der Kritik geraten ist der Unionspolitiker Günter Noke. Der stellvertretende Fraktionschef gibt zu, einen Bonusflug privat genutzt zu haben, allerdings nicht ganz. Denn dieser Flug hat laut Noke auch dienstlichen Charakter gehabt. Ich bin ja in völlig falsche Gesellschaft geraten. Das ärgert mich ausgiebig zu, dass hier der Eindruck entstanden ist, wenn ein einziges Mal Bonusmeilen genutzt wurden, die anderen sind auf meinem Konto aufgelaufen und stehen zur Verfügung. Und das geschieht im Zusammenhang mit einem Inlandsflug und der Abgeordnetentätigkeit, meiner Mandatstätigkeit. Insofern ist das hier schon ein bisschen unfair, wenn das alles dann in einem Topf zusammengerührt wird. Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat der Lufthansa nun ein Ultimatum gestellt. Bis morgen 14 Uhr soll die Airline alle Bonusflüge von Abgeordneten bekannt geben. Soweit Dirk Müller. Dienstlich, privat erworbene Flugmeilen, Sonderkonditionen, Bonusprämien und getrennte Konten. So mancher Normalsterbliche kommt da nicht mehr mit, wie denn nun das Flugmeilen-Bonussystem für Parlamentarier funktioniert. Matthias Thiel erklärt uns, was der Bundestag seinen Abgeordneten erlaubt und was nicht. Wie die Lufthansa bieten alle großen Fluggesellschaften ihren Passagieren weltweit Bonusprogramme an. Eindeutiges Ziel: Kundenbindung. Das zusätzliche Marketinginstrument funktioniert natürlich nur, wenn der Kunde damit persönlich angesprochen wird. Umworben also der private Flieger, zum Beispiel mit kostenlosen Höherstufungen in die Business-Klasse, Freiflügen oder Sachprämien. Für diese freiwilligen Leistungen, also den geldwerten Vorteil, führt die Lufthansa in Deutschland pauschal jährlich mehrere Millionen Euro an das Finanzamt ab. Der Begünstigte muss sich also nicht mehr um die Steuer kümmern. Trotzdem rechnen sich die Gratisprogramme für die Gesellschaften. Mit relativ geringem Verwaltungs- und Werbeaufwand halten sie so ihre Kunden bei der Stange, sprich in ihren Maschinen. So bekommen dann auch besonders wichtige Passagiere den höchsten Status im jeweiligen Bonussystem, ohne dafür schon häufig geflogen zu sein. Beispiel für eine VIP, für eine Very Important Person, der Bundestagsabgeordnete. Er erhält von der Lufthansa die sogenannte Senatorkarte. Die schnellere Möglichkeit, Freiflüge antreten zu können, inklusive. Wie private Firmen oder große Behörden auch, hat sich nun der Bundestag seit langem darum bemüht, an die auf Dienstreisen erflogenen Bonusmeilen zu kommen. Stichwort Kostensenkung. Ist der Parlamentarier mehrere Male auf Staatskosten hin und her gechattet, soll er das dafür erworbene Recht auf einen Freiflug abtreten. An dieser Stelle beginnt es kompliziert zu werden. Die Fluggesellschaften weigern sich nämlich, ihren Passagieren 2 Prämienkonten zur Verfügung zu stellen, ein geschäftliches, ein privates. Der Grund ist einfach. Das entscheidende Marketinginstrument wäre zerstört. Der Privatreisende fühlt sich ja nicht mehr durch ein prall gefülltes Prämienkonto an die Airline gebunden, mit der er dienstlich geflogen ist. Zudem verbietet der Datenschutz die Herausgabe der Fluglisten an Dritte. Deshalb sagt ein Lufthansa-Sprecher: Wir haben einen privatrechtlichen Vertrag mit einem Individuum. Außerdem können wir nicht unterscheiden, welche Flüge denn nun einen geschäftlichen oder einen privaten Anlass hatten. Klar, fängt der Carrier mit der getrennten Auflistung an, holt er sich einen nicht mehr überschaubaren Verwaltungsaufwand ins eigene Haus, der dieses freiwillige Prämiensystem nicht mehr wirtschaftlich rechtfertigt. Also bleibt die Nachweispflicht über mögliche Freiflüge am jeweiligen Geschäftsreisenden hängen. Kontrollmöglichkeit für den zahlenden Arbeitgeber kaum vorhanden. Deshalb verpflichten viele Firmen ihre Beschäftigten, erflogene Meilen anzugeben und bei entsprechendem Kontostand diese dann auch dienstlich einzusetzen. Es gibt aber auch Arbeitgeber, die wegen des hohen Aufwandes darauf verzichten. Der Bundestag hat seit 1997 eindeutige Regeln. Der Ältestenrat beschloss damals, die Bonusmeilen im Interesse des Steuerzahlers zu nutzen. Jeder Abgeordnete hat sich danach, Zitat, freiwillig verpflichtet, dienstlich erworbene Prämien ausschließlich auch wieder für Dienstreisen zu verwenden. Die Kontoführung und Nachweispflicht liegt beim Parlamentarier. Nachprüfung für die Bundestagsverwaltung unmöglich. Die sogenannte PIN-Nummer nämlich für ihre Senatorkarte, mit der man das Meilenkonto bei der Lufthansa abfragen kann, haben nicht alle Abgeordneten der Verwaltung bekannt gegeben. Stichwort Datenschutz. Die Reisestelle des Bundestages hat aber schon ausgerechnet. Rund 383.000 Euro wurden durch den Einsatz von Prämienflügen im letzten Jahr gespart. Matthias Thiel aus Berlin. Und die Debatte um dienstlich erworbene Flugbonusmeilen, die aber privat ausgenutzt wurden, scheint ein nächstes politisches Opfer gefunden zu haben, nämlich den Berliner Wirtschaftssenator Gregor Gysi. Günter Helmich ist uns nun in unserem Landesstudio in Berlin zugeschaltet. Was ist zur Stunde bekannt? Um 18.57 Uhr traf eine E-Mail ein mit einer Presseerklärung Gregor Gysis und die fängt ganz klar an. Heute habe ich meinen Rücktritt als Bürgermeister und Senator von Berlin erklärt, sowie mein Abgeordnetenhausmandat niedergelegt. Also Rückzug aus der Politik und der Grund sind in der Tat die in Anspruch genommenen Miles der Lufthansa, die er, wie er ja eingestanden hat, verwendet hat, unter anderem für Privatflüge auch von Frau und Tochter, unter anderem nach Kuba. Und Gysi zieht daraus die Konsequenz, dass er sich moralisch falsch verhalten hat. Er ist der Meinung, dass er die moralischen Kriterien, die er immer angelegt hat und die PDS anlegen sollte, an Politiker in der Bundesrepublik selber nicht erfüllt hat. Und deshalb meint er, sei es nun richtig, sich aus der Politik zurückzuziehen. So wie er es ja ursprünglich schon mal vorhatte, bevor er dann sich doch entschieden hat, für das Amt Berliner regierenden Bürgermeisters erst einmal, dann aber für ein Abgeordnetenhausmandat und für eben ein Senatsamt, ein Amt in der Berliner Landesregierung zu kandidieren. Das ist definitiv, wie gesagt, ein Rücktritt auch aus der Politik. Gysi will allerdings, das hat er seiner Partei versprochen, weiter Wahlkampf machen in Berlin und anderswo, will aber natürlich, wie gesagt, selber nicht mehr kandidieren. Wer sein Nachfolger wird als Wirtschaftssenator, ist noch ungeklärt. Es hatte ja niemanden gegeben, eigentlich im Zuge dieser Flugmeilen-Affäre, der den Rücktritt Gysis gefordert hat. Auch Frank Steffel, der CDU-Fraktionsvorsitzende, erklärte, dieses sei nicht notwendig und sei nicht erforderlich. Auch der regierende Bürgermeister Klaus Vorbereit nicht. Gysi sagt, das hätte ihn umso freier gemacht, in seiner Entscheidung nun tatsächlich zurückzutreten. Er legt Wert natürlich auf die Feststellung, dass das alles nichts zu tun hat mit der anstehenden Stasi-Überprüfung. Da gab es ja auch in den letzten Tagen noch so ein bisschen hin und her, weil Gysi zwar als Senator überprüft wird, aber unklar war bisher, ob er sich auch freiwillig als Abgeordneter überprüfen lässt. Und da hatte er aber heute schon erklärt, dass er bereit sei, auch dieses zu tun. Das ist der Stand der Dinge. Ich kann nur sagen, dass also ich gehört habe, dass also viele Leute in den letzten Stunden versucht haben, Gysi zu überzeugen, doch im Amt zu bleiben. Aber das war also auch nach mehrstündigen Diskussionen wohl nicht möglich und nun ist er zurückgetreten. Vielen Dank für diese ersten Einzelheiten von Günter Helmich. Und soeben meldet die Nachrichtenagentur dpa, dass aufgrund des Rücktritts wohl der regierende Bürgermeister Wovereit seinen Urlaub unterbrochen hat.